Für mich ist ja Josef einer der Helden der Weihnachtsgeschichte. Und deshalb möchte ich mir gerne mit euch heute anschauen, wie Josef damals eigentlich Weihnachten erlebt hat. Die Bibel hat ja 4 Evangelien und jedes dieser Evangelien erzählt Weihnachten anders. Im Lukas-Evangelium ist so die klassische Weihnachtsgeschichte, die man kennt, wenn man Heiligabend in den Gottesdienst geht. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging und so weiter. Johannes hat so einen philosophischen Zugang zum Weihnachtsgeschehen und sagt dann ganz stark, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Markus deutet Weihnachten nur kurz an und Matthäus nun erzählt Weihnachten aus Josefs Perspektive. Und das möchte ich mir gerne mit euch näher anschauen. Und ich möchte es etwas anders tun, als ich sonst hier mache, nämlich Vers um Vers einzeln mir jeden Vers anschauen mit euch, was wir darin entdecken können über Josef, über Weihnachten und drittens auch über uns. Ich starte mit Vers 18. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Maria ist Josef vertraut, also im Grunde ein altes Wort für Verlobung. Und das war der erste Schritt hin zur Heirat. Die Hochzeit bestand aus 2 Schritten und der zweite Schritt stand noch aus. Die eigentliche Hochzeit, das Zusammenkommen der beiden oder wie später dann in der Geschichte heißt, Josef muss Maria noch zu sich holen. Von der Verlobung bis zur Hochzeit, wir wissen das aus antiken jüdischen Quellen, dauerte das mitunter bis zu einem Jahr. Und in dieser Verlobungszeit haben Mann und Frau nicht miteinander geschlafen. Und auch das muss man wissen, das ist auch anders als bei Verlobungen heutzutage. Eine Verlobung war damals rechtlich bindend. Und deshalb war die einzige Möglichkeit damals, eine Verlobung wieder aufzulösen, offiziell eine Scheidung einzureichen. Und nun wird Maria schwanger vom Heiligen Geist. Maria wusste das. Im Lukas-Evangelium wird uns das erzählt, wie der Engel Gabriel Maria erscheint und ihr das erzählt, dass sie schwanger wird vom Heiligen Geist. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob sie das Josef weitererzählt hat. Und falls sie es Josef weitererzählt hat, bin ich mir nicht sicher, ob Josef ihr das geglaubt hat. Josef kommt vermutlich zu einer ganz anderen Einschätzung, was hier passiert. Für Josef muss es so aussehen, als ob Maria ihn betrogen hat. Alles sieht nach Ehebruch aus. Und deshalb erzählt der nächste Vers, Vers 19, wie Josef damit umgeht. Ich lese ihn einmal vor. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte sie heimlich zu verlassen. Josef schmiedet Pläne. Er will Maria heimlich verlassen. Es ist nicht so 100% klar, was diese Formulierung genau meint, aber sie meint vermutlich nicht, dass Josef so heimlich abhaut, sich mitten in der Nacht aus dem Haus stehlen will. Nee, sondern was anderes. Das griechische Wort, was hier für verlassen steht, ist im Grunde das Wort wegschicken und das ist damals der Fachbegriff gewesen für die Scheidung einreichen. Und Josef will das eben heimlich tun. Das heißt, er will es nicht mit Angabe von Gründen tun. Er will nicht sagen, der Grund für die Scheidung ist, dass ich vermute, dass Maria Ehebruch begangen hat. Sondern durch dieses Einreichen der Scheidung ohne Angabe von Gründen nimmt im Grunde Josef die Verantwortung auf sich. So dass alle denken, Josef, dieses Schwein hat einfach Maria sitzen lassen. Der erste Advent war also für Maria und Josef alles andere als besinnlich. Er führt die beiden an den Rand der sozialen Ächtung. Aber Josef ist, und darin ist er, finde ich, ein Held, Josef ist bereit, das auf sich zu nehmen. Und er ist damit ein Schatten und Hinweis auf das Kind, das Maria in ihrem Bauch trägt. Denn dieses Kind wird eines Tages auch bereit sein, alles auf sich zu nehmen für uns. Deswegen nennt Matthäus Josef einen frommen und gerechten. Das ist sein Charakter. Josef ist fromm und gerecht. Er ist ein guter und gerechter Mann. Aber ironischerweise führt das dazu, dass Josef aus sehr guten und nachvollziehbaren Gründen dabei ist, das völlig Falsche zu tun. Man kann manchmal aus den besten Gründen das völlig Falsche tun. Er ist kurz davor, Maria zu verlassen. Und deshalb greift jetzt der Himmel ein. Ich lese dazu Vers 20. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Siehe, sagt der Engel, sagt Matthäus, siehe. Und dieses Siehe markiert den Kontrast zwischen zwei Perspektiven auf Weihnachten. Zwei Perspektiven, die sich diametral gegenüberstehen. Auf der einen Seite ist da die menschliche Perspektive auf Weihnachten, die in Josefs Kopf ist, wo alles aussieht nach Ehebruch. Der Engel nun aber predigt Gottes Perspektive auf Weihnachten. Dieses Kind ist vom Heiligen Geist. Und nur weil Gott eingreift, kann Josef Weihnachten mit Gottes Augen sehen. Heißt für uns, keiner von uns, keiner kann die Welt mit Gottes Augen sehen, von uns aus. Auch wenn ich fromm und gerecht bin wie Josef. Es muss mir erst von Gott offenbart werden. Dass ich an Jesus glauben kann, ist etwas, das mir Gott erst schenken muss. Martin Luther hat es einmal so auf den Punkt gebracht. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet. Gott muss es mir schenken, diese Perspektive schenken, so wie er Josef einst diese Perspektive geschenkt hat. Und dann, das finde ich auch so interessant, spricht der Engel Josef als Davids Sohn an. Denn Josef ist der verarmte Spross des alten israelischen Königshauses David. Und man muss wissen, wenn man so ein bisschen vorspult im Matthäus-Evangelium, dass Matthäus sein Evangelium einleitet, indem er Josefs Stammbaum nacherzählt. Und in diesem Stammbaum kommt natürlich auch König David vor, aber Matthäus konzipiert diesen Stammbaum so, dass er den Finger in die Wunde legt, dass er David vorstellt, nicht gerade bei seiner ruhmreichsten Geschichte, sondern als Ehebrecher, als den, der seinen Freund Uriah betrogen hat mit Bathseba. Und auch auf andere Geschichten, die im sexuellen Bereich, sagen wir es einmal so, nicht ganz in geordneten Bahnen abliefen, spielt Matthäus an in seinem Stammbaum. Auf die Hure Rahab, auf Judah und Tamar. Und ich stelle mir vor, wie der Engel zu Josef sagt: Josef, du Davids Sohn. Und Josef sich dachte: Ja, ich bin wirklich ein Davids Sohn. Auch bei mir läuft es nicht in geordneten Bahnen. Und gleichzeitig ist Josef als Davids Sohn Träger der Verheißung. Denn die Familie David hat diese Verheißung, dass eines Tages aus ihr der Messias kommen soll. Und Gott erfüllt nun an Weihnachten sein Versprechen, das er vor vielen, vielen, vielen hundert Jahren dieser Familie gegeben hat. Und dann sagt der Engel zu Josef: Josef, fürchte dich nicht. Und das sagt er, weil Josef in dieser Situation wahnsinnige Angst gehabt haben muss. Und ich finde das echt tröstlich für die Kämpfe, die ich kämpfe und die vielleicht du auch kämpfst. Selbst die heilige Familie war angefochten. Selbst die heilige Familie brauchte es, dass die Engel kommen und sagen: Fürchte dich nicht. Und dann redet der Engel weiter. Ich lese Vers 21. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Der Engel diktiert Josef den Namen des Kindes. Damals war es übrigens das Vorrecht eines Vaters, den Namen für das Kind auszuwählen. Und dieses Recht, das nimmt der Engel Josef. Und Josef, und auch darin ist er für mich ein Held, nimmt das an und verzichtet auf dieses Privileg eines Mannes. Und das heißt für mich, wo Jesus in mein Leben kommt, so wie er damals ins Leben von Josef gekommen ist, bin ich nicht mehr Herr meines Lebens. Ich entscheide nicht mehr völlig autonom über alles in meinem Leben. Nein, weil Gott nun mein Herr ist. Ihm gehört mein Leben. Und dieser Herr kommt nicht in mein Leben, um mich gefangen zu nehmen, sondern um mich in die wahre Freiheit zu führen. Und der Engel sagt ihm, dem Josef: Gib dem Kind den Namen Jesus. Und dieser Name Jesus ist Programm, weil Jesus ist eine andere Form von Joshua und bedeutet, Gott ist Rettung. Und genau das benennt ja auch der Engel gleich zu Beginn des Evangeliums als die große Mission von Jesus. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Deswegen heißt er Jesus, Gottes Rettung, weil er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dazu lebt Jesus, dazu stirbt er am Kreuz, damit wir frei werden von unseren Sünden. Jesu Wesen ist sein Wirken. Das ist Gottes Perspektive auf Weihnachten, die in Josefs Welt hineinbricht durch die Stimme des Engels. Das ist die erste Art und Weise, wie Gottes Perspektive in sein Leben reinbricht. Und zweitens kommt sie durch ein Bibelwort zu ihm, ein Wort der Heiligen Schrift. Ich lese die Verse 22 und 23. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt wurde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. An Weihnachten macht Gott sein Versprechen wahr, das er knapp 700 Jahre zuvor durch den Propheten Jesaja gegeben hat. Denn das hier ist ein direktes Zitat aus Jesaja Kapitel 7, Vers 14. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, es gibt um diesen Vers große Diskussionen in der Theologie. Es ist immer so ein altes Gerücht, oder was heißt Gerücht, aber so eine Theorie, dass man sagt, hat sich da nicht gewissermaßen ein Übersetzungsfehler eingeschlichen. Nicht hier bei Matthäus, sondern als Jesaja 7, Vers 14 aus dem Hebräischen ins Griechische übersetzt wurde, da wurde aus dem Hebräischen Alma das griechische Paternos. Und manche sagen, Moment, im Hebräischen heißt Alma doch nur junge Frau. Und im Griechischen wird daraus auf einmal die Jungfrau. Also hat Jesaja doch gar nicht eine Jungfrauengeburt angekündigt. Ich will auf diese Diskussion jetzt nicht zu viel Zeit verwenden, nur so viel. Ich glaube nicht, dass es da einen Übersetzungsfehler gab vom Hebräischen ins Griechische. Denn wenn man das Alte Testament sich anschaut, im hebräischen Text, 7-mal kommt dort das Wort Alma, junge Frau, / Jungfrau vor. Und keine dieser Verwendungen schließt die Übersetzung Jungfrau aus. Es gibt sogar eine berühmte Frau im Alten Testament, die eine Alma, eine junge Jungfrau genannt wird, nämlich Rebekka. Die zukünftige Frau von Isaak. Und in dem Zusammenhang macht die Übersetzung Jungfrau sogar sehr Sinn. Außerdem, das ist ja in Jesaja 7 ein Zeichen, das gegeben wird, dass eine Jungfrau schwanger wird. Es wäre ein ziemlich unspektakuläres Zeichen, wenn eine junge Frau schwanger wird, weil junge Frauen werden alle Zeit schwanger. Eine Jungfrau, die schwanger wird, das ist ein Zeichen. Das Kind soll, so sagt es Jesaja, Immanuel heißen. Und Immanuel heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Und das ist nicht der gleiche Name wie Jesus, aber in der Bedeutung doch sehr, sehr ähnlich wie Jesus. Und zusammengedacht, an Weihnachten kommt Gott zu uns, ist mit uns, um uns von unseren Sünden zu retten. Das ist das Programm dieses Kindes. Und dass Gott in Jesus mit uns ist, das finde ich so faszinierend, ist eine Klammer um das ganze Matthäus-Evangelium herum. Ganz am Anfang heißt es programmatisch, Jesus ist der Immanuel, der Gott ist mit uns. Und am Ende, im letzten Vers des Matthäus-Evangeliums, gibt Jesus ein Versprechen und sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Heißt, am Anfang, Gott ist mit uns und das letzte Versprechen von Jesus ist, Gott ist mit uns. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In Jesus tritt Gott selbst in unser Leben. Und ich sag's euch, dazu muss sich jeder von uns verhalten. Dazu musst du dich verhalten. In einem Bild, wäre dein Leben ein Billardtisch, wo jede Kugel fein säuberlich ihren Platz hat und schön still steht, wenn Jesus in dein Leben kommt, dann ist das wie eine Billardkugel, die da mit Schwung reingeht und zack, alles geht durcheinander und alles sortiert sich neu. Weihnachten ändert alles. Weihnachten ändert auch alles in deinem Leben, wenn du das an dich ranlässt. Nicht nur für Josef, auch für uns. Alles ändert sich. Gott kommt und tritt als Herr in dein Leben. Und er kommt gleichzeitig als dein Heiland, um bei dir zu sein und dich aus deinen Sünden zu befreien. Bist du bereit, dich darauf einzulassen? Wir schauen uns die Reaktion von Josef an, wie Josef damit umgeht. Ich lese die nächsten beiden Verse. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Josef vertraut dem Engel. Er vertraut der Zusage Gottes, und er ist damit anders als seine Vorfahren aus dem Hause Davids zur Zeit Jesajas, ungefähr 700 Jahre vor Weihnachten. Josef vertraut, er ist treu und er tut das, was der Engel sagt. Er nimmt Maria zu sich, er gibt dem Kind dann den Namen Jesus, er lässt sich nicht scheiden. Und diese Treue Josefs, und machen wir uns an der Stelle keine Illusion, die kostet ihn viel. Er lebt ja damals in einer Ehren- und Schamkultur, wo alle getuschelt haben werden, was es denn mit diesem unehelichen Kind so auf sich hat. Josefs Treue bringt Scham in sein Leben. Und das ist auch heute so. Mit diesem Jesus zu leben, kostet mich auch heute etwas. Es kostet mich meine Autonomie und es kann auch meinen sozialen Status ramponieren. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, weil wir dadurch Jesus gewinnen. Oder anders gesagt, er gewinnt uns. Weil er uns rettet. Und deswegen, das ist mein letzter Gedanke für heute, ist die Weihnachtsgeschichte aus Josefs Perspektive betrachtet am Ende gar keine Geschichte, die Josef im Fokus hat. Weil es am Ende, so ein großer Held Josef auch ist, am Ende gar nicht um Josef geht, sondern um Jesus. Jesus ist gekommen, um dich zu retten. Und deswegen ist das letzte Wort, und das hat Matthäus so geschickt komponiert hier, das letzte Wort des ersten Kapitels des Matthäus-Evangeliums, der Name Jesus. Der Name, in dem du dein Heil und deine Rettung findest. Ich lese den letzten Vers. Und er gab ihm den Namen Jesus. Amen.